Gedicht 21 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sag noch einmal und wieder noch einmal, dass du mich liebest, wenn es dir auch dünkt, so wiederholt, klängs wie ein Kuckucksruf. Du weißt, nie ohne seine Kuckucksweise naht sich den Höhen und Weiten, Tal und Wäldern, der junge Frühling all in seinem Grün. Und ich, Geliebter, mitten in dem Dunkel, gegrüßt von ungewisser Geisterstimme, ich ruf in dieser Ungewissheit Qual. Sprich noch einmal, du liebst. Wer fürchtet wohl zu viele Sterne, da ein jeder doch am Himmel kreisen muß? Wer zu viel Blumen, da jede doch das Jahr begrenzen soll? Sag mir, du liebst mich, liebst mich, liebst mich, läute das Silberne noch einmal, und denk allein, auch schweigend mich zu lieben in dem Herzen. Ende von Gedicht 21.